Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Maria, irgendwas Typisches. Nicht verstehen. Das Baby. Baby. Numescu? Numescu Baby? Ah, Alina. Alina! Gut. Ma Numescu Alina. Ab jetzt. Ma Numescu Alina. Verstehst du? Dulce Alina. Ich bin unterwegs, verlasse die Stadt, ohne Gepäck. Ich besitze nichts, außer was ich im Körper trage. Mein Kopf sinkt auf Rubinas Schulter. Ich kenne die Richtung, aber nicht das Ziel. Transsilvanien. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Worum geht es? Setzen Sie sich doch. Gut, dann... Wie lange sind Sie jetzt hier bei Kurban und Söhne? Steht das nicht in Ihren Unterlagen? Ja. Moment. Sicher. 22 Jahre. Haben Sie niemals daran gedacht, noch einmal etwas ganz anderes zu machen? In meinem Alter? Na, gerade in Ihrem Alter. Nein. Nochmal ein Wechsel? Eine neue Erfahrung? Nein. Ich lebe fast seit 2 Jahren in derselben Wohnung. Manchmal verspüre ich die Sehnsucht nach einem neuen Ausblick, wenn ich morgens aufstehe. Eine neue Perspektive. Nein? Kurz, wir haben an diesem Standort keine Verwendung mehr für Sie. Aber wir machen Ihnen ein Angebot. Wie lange sind Sie in der Firma? Knapp 2 Jahre. Sie sind damals von auswärts gekommen. Ja, aber wie... Sie leben seit 2 Jahren in derselben Wohnung. Sie sind seit 2 Jahren in der Firma. Da ist es naheliegend, Sie sind für den Job in die Stadt gezogen. Ja. Ich bin hier schon zur Schule gegangen, habe meine Sandkastenfreundin geheiratet und mich von ihr scheiden lassen. Ich habe mich in eine wesentlich jüngere Frau verliebt, mit ihr ein Kind gemacht und mich wieder getrennt. Seit 22 Jahren lebe ich in einer Welt aus Well- und Schieferplatten. Ja, und genau deshalb... Dass wir auch Blumentöpfe für Haus und Garten anbieten, ist auf meine Mist gewachsen. Ja, und genau deshalb geben wir Ihnen eine Chance. Danke? Nein. Hören Sie sich unser Angebot erstmal an. Ich habe davon gehört. Wenn Sie mich jetzt mit meinen 54 Jahren in die Walachei schicken... Nein, nicht in die Walachei, aber Sie liegen nicht ganz daneben. Oh Gott, aber... Ich zähle bis 3. Wenn das Ganze kein Scherz ist, schneide ich mir damit die Kehle durch. Ich kann mir vorstellen, was das jetzt für Sie, aber halt, Emotionen, Herr Kurban, Emotionen bringen uns Sie jetzt nicht... Sie werden den Anblick nie vergessen, oh Ihr Gott. Ganzes beschissenes Leben nicht. Eins. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist völlig, Sie sind... 2. Okay, ich habe keine Ahnung, was Sie über dieses Angebot gehört haben, aber vielleicht ist die ganze Sache 3. ganz anders, als Sie denken. Ich habe... Oh Gott! Jetzt haben Sie mich aber wirklich... Sehen Sie, ich zittere richtig, als hätten Sie das jetzt tatsächlich vorgehabt. Oh Gott. Keine Angst, ich tue mir nichts an. Nee, natürlich nicht. Aber so lasse ich nicht mit mir umspringen, nicht nach 22 Jahren. Ich werde mir einen Anwalt nehmen und Herr mache Kurban. Sie fertig, Frau Dr. Hahn. Was? Sie ganz persönlich. So! Jetzt schauen Sie nicht so blöd. Ach, ja, nein, ich weiß, das ging daneben. Ganz oben auf der Liste. Erzählen Sie denen nichts von sich. Aber genau das hat man uns in diesem Seminar beigebracht. Ein Schwachsinn, nicht das Geringste dürfen Sie preisgeben. Okay. Ihr Gegenüber wird nehmen, was er kriegen kann und den Spieß umdrehen. Ja, verstehe, ja. Wir brauchen diese verfluchten Unterschriften. Und wenn wir übermorgen damit anfangen, ich will ganz ehrlich sein, mir ist einer, der sich aufschlitzt, lieber als einer, der hier mit einem Anwalt antanzt. Ja, ich verstehe, was Sie sagen wollen. Und vergessen Sie, was Ihnen auf diesen Seminaren erzählt wurde. Ja, klar, ja. Ich will nicht, dass das daneben geht. Kapiert? Ist da was dran, was Veronika sagt? Wenn geredet wird, dann ist in der Regel auch was dran. Na, Computerfritzen brauchen sie überall. Es geht doch hier nicht nur um dich, Richie. Schon klar. Es wundert mich nur, dass vom Betriebsrat bisher so gar nichts kam. Konrad, Ja, wozu vorzeitig alle verrückt machen? Es kann auch sein, sie verdoppeln die Belegschaft. Hallo? Wenn sie den anderen Standort schließen. Träumst du oder trinkst du wieder? Ist eine Option. Aber doch nicht wirklich. Trinken ist immer eine Option. Ach, jetzt hört auf. War ein Scherz. Als ich noch Betriebsrätin war, da hat es mich einige Mühe gekostet, dich bei Coburn zu halten, Konrad. Hör doch mit den alten Kamellen auf. Du hast dich am Riemen gerissen. Schließlich war ich sogar damit einverstanden, dass du für meinen Posten kandidierst, weil du Ideen hattest. 51% diesem Inder gehören. Weil du geschworen hast, nie wieder einen Tropfen anzurühren. Sagt dieser Rahmen stehen, wo es lang geht. Ach was. Helen, die Zeiten haben sich radikal geändert. Ja, das heißt es dann immer. Veronika! Keine Ahnung, was mit dir los ist. Ach, hier seid ihr. Nimmst du Milch, Richie? Milch und Zucker. Süß. Konrad? Na, lass mal. Hast du jetzt auch aufgehört zu rauchen? Ich rauche hier nicht. Feigling. Richie? Und die Rauchmelder? Hab ich längst abgeknipst. Cool. Wenn die mich entlassen, trenne ich mich von Markus. Wieso das denn? Zurück auf Start. Kein Job, kein Mann. Ich fange nochmal von vorne an. Aber das ist doch Unsinn. Seit Markus' Entlassung vor 2 Jahren ist alles auf Eis gelegt. Versteht ihr? Meine Eltern zahlen jetzt sogar unseren Kredit. Aber wozu ohne Kinder überhaupt ein Haus? Starrt mich nicht so dämlich an. Vielleicht gebe ich mir doch einfach die Kugel. Stefan? Frau Schmidt sagt, ich soll dich zurückrufen? Ich kann nicht mehr schlafen. Und dann geh zu deinem Arzt und lass dir was verschreiben. Dein Vater hätte das niemals zugelassen. Bist du noch da? Vater ist seit 22 Jahren tot. Die Firma ist 100 Jahre alt. Ich werde dem niemals zustimmen. Das ist völlig gleichgültig, ob du zustimmst oder nicht. Ramesh Dean hat... Von einem Inder hätte dein Vater niemals Geld genommen. Fakt ist, wir können nichts machen. So einen Satz. Hättest du von Vater nie gehört. Aber die Zeiten haben sich in den letzten 20 Jahren radikal geändert. Oh, Entschuldigung, ich... Sekunde, Frau Hahn. Mutter, ich muss aufhören. Stefan. Ich komme dich am Sonntag besuchen, Mutter. Stefan! Sie bringen mich noch um den Verstand. Geht's los? Ja. Ich müsste noch einen Anruf. Haben wir noch Zeit? Na, eigentlich nicht. Ja, es ist dringend. Wir haben keine Getränke. Das ist aber wirklich nicht Ihre Aufgabe. Wo ist Frau Schmidt? Na, schon gut. Wie lange werden Sie brauchen? Was? Na, für das Telefonat. Ach so. Also 2 Minuten höchstens. Gut. Ja, Frau Schmidt? In Indien ist niemand zu erreichen. Gut, Frau Schmidt, dann verbinden Sie mich mit London. In London ist... Verdammt. Niemand zu erreichen. Niemand zu erreichen, aber irgendwann bin ich auch nicht mehr zu erreichen. Was ist? In London ist auch niemand zu erreichen. Das kann doch jetzt nicht... Was? Noch was? Frau Jacobi war... Was? Hallo? Die Uhr kommt. Hallo? Mist. Sie wissen, warum Sie hier sind. Ich denke ja. Sie dürfen jemanden vom Betriebsrat dabei haben. Weiß ich. Sie rauchen? Ja. Hier steht starke Raucherin. Das steht da drin? Ist das falsch? Ich hab's reduziert. Aber Sie rauchen ab und zu eine. In den Pausen. Wollen Sie mir was anhängen? Wir wollen Sie einfach etwas besser kennenlernen. Bevor wir Ihnen ein Angebot machen. Frau Jacobi, dass Herrn Dr. Kurban und mir das ganz und gar nicht gefällt. Nun ja, die Zeiten sind so, das muss ich Ihnen wohl nicht gut, erklären. Gut, lassen Sie uns gleich in Medias Res. Was für ein Angebot? Frau Dr. Hahn wird es Ihnen erklären, bitte. Sie sind jetzt genau seit 10 Jahren bei uns. Mhm. Und da uns langjährige Mitarbeiter besonders am Herzen liegen... Heißt was? Wir würden Sie gerne woanders einsetzen. Sicher, das bedeutet unter Umständen ein wenig Fahrerei. Hermannstadt. Sie wissen, wo das liegt? Nicht genau jetzt. Aber weit? Wenn Sie Fahrerei sagen. Was sind schon Entfernungen in Zeiten von Billigfliegern? Fliegen? Es ist nicht um die Ecke, da gebe ich Ihnen recht. Hermannstadt? Liegt das nicht irgendwo im Osten? Rumänien, ja. Sie wollen mich nach Rumänien abschieben? Frau Jacobi, wir wissen, das kommt jetzt. Sie wollen mich nach Rumänien abschieben wie irgend so ein Zigeuner? Frau Jacobi, Emotionen bringen uns nicht weiter. Weder uns noch Sie. Na dann. Aber wir können Sie zumindest in einer Hinsicht beruhigen. Sie werden mehr Geld zur Verfügung haben als jetzt. Zwar werden Sie nur etwa 2/3 Ihres jetzigen Lohns verdienen. Wir können das ja einmal ganz kurz überschlagen. Also 2/3 von 2.350 sind etwa 1.500. Das ist ja lächerlich. Gut, das klingt wenig, ja. Aber die Lebenshaltungskosten betragen in Rumänien 1/4 der hiesigen. Eher weniger. Also verdienen Sie, wenn Sie es so sehen, eigentlich mehr. So ein Quatsch. Wenn Sie wollen, können wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Okay, okay. Uns ist natürlich klar, dass Sie dieses Angebot nicht annehmen können. Wer will schon in den Osten? 1.000 Kilometer von der Familie. Sie haben doch Mann und Kinder. Keine Kinder. Dann wäre die Sache also geklärt. Wenn Sie jetzt bitte hier unterschreiben, dass wir Ihnen ein Angebot gemacht haben und hier, dass Sie es ablehnen. Ganz unten. Hier. Bei dem Kreuz. Ihr Name. Und wenn ich nicht unterschreibe? Selbstverständlich können Sie schon nächste Woche in Hermannstadt anfangen. Haben andere das unterschrieben? Machen Sie die ganze Sache nicht unnötig kompliziert. Frau Jacobi, wenn Sie noch überlegen wollen, dann geben wir Ihnen einen Tag. Was? Ja, besprechen Sie das Ganze mit Ihrem... Und wenn ich... Wie, wenn nicht? Ja, wenn ich nicht unterschreibe. Wie gesagt, Frau Und trotzdem Jacobi, nicht in Rumänien anfange. Ja, dann... Dann... Auf Wiedersehen. Lieber Markus, um dir zu erklären, warum ich abhaue und wir uns nie wiedersehen werden, muss ich von vorne anfangen. Auf Wiedersehen, Frau Jacobi. Mal sehen. Ich verstehe ja, dass Sie... Was? Vielleicht könnten Sie die Sache ja als Chance sehen. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich wollte nur... Du sitzt doch mit deinem fetten Arsch fest im Sattel. Werden Sie nicht frech, Frau Jacobi. Als ich aus der Firma raus bin, ging ich nicht nach Hause. Ich ging einfach drauf los, irrte in der Stadt umher. Rechts, links, rechts. Irgendwann setzte ich mich auf eine Bank im Park und rief dich an. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Markus Jacobi. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht. Warum bist du nicht rangegangen? Markus, ich komme heute. Ich komme später nach Hause. Markus, vielleicht war es ja besser so. Du hättest mich wahrscheinlich wieder nicht verstanden. Dann schalte ich mein Handy aus. Oh, Mist. Hallo, Herr Koban? Das darf doch nicht wahr sein. Wo sind... Was machen Sie denn da? Unter dem Schreibtisch. Oh, eine Scheiße. Haben Sie sich verletzt? Nein, nein, nein, diese verdammte Telefonanlage seit Tagen. Soll ich Frau Schmidt? Was? Etwas für Ihren Kopf. Ach, Herrgott, ist alles wieder in Ordnung. Soll ich die Haustechnik rufen? Nicht wegen eines verwickelten Kabels. Ich bin selbst Elektriker. Mein Vater wollte, dass ich erstmal was Ordentliches lerne. Ist eine Ewigkeit her. Was haben Sie... Moment. Ja. Herr Dr. Koban? Ja, danke. Es funktioniert wieder, Frau Schmidt. Was ist mit London? Ich versuche mein Bestes. Ja? Was? Ich warte auf das Ende Ihres Satzes. Sie haben so eine direkte Art. Vor. Wie bitte? Das Ende meines Satzes. Was haben Sie vor? Was haben Sie mit Ihrem Leben vor? Wollen Sie mal Familie, Kinder? Werfen Sie mich raus. Was? Weil ich das mit Frau Jacobi verbockt habe. Nein, nein, nein, Sie machen das sehr gut. Wenn Sie das reibungslos über die Bühne bringen, werde ich Sie für meinen Posten vorschlagen. Ja? Ja, Sie haben die nötige... Ja? Manchmal kommen Sie mir vor wie... Wie ein Mann. Was haben Sie gesagt? Ist das traurig für Sie, dass Ramasch den verkaufen will? Quatsch. Ich will das alles nur noch loswerden. Ich werde eine Menge Geld machen und dann bin ich weg. Weg? Die Erde dreht sich. Sie dreht sich und dreht sich auch ohne das hier. Und Mist, ich blute. Lassen Sie mal sehen. Schlimm? Ich denke nicht. Können Sie auch hineinsehen? In Ihren Kopf? Ja. Ja. Ihnen ist jedes Mittel recht. Wenn bloß die Londoner nicht wieder abspringen. Und obwohl Sie das auf der einen Seite selbst überrascht... Auf der anderen? ...lässt es Sie völlig kalt. Ganz so hätte ich es nicht formuliert, aber... Ich bin schockiert. Macht uns Frau Jacobi Schwierigkeiten? Ich kümmere mich darum. Die Sonne schiebt sich langsam hinter die Häuser. Sie haben 3 neue Sprachnachrichten. Erste neue Sprachnachricht. Empfangen heute um 14.25 Uhr. Warum gehst du nicht ran? Was ist los? Was heißt, du kommst später nach Hause? Ruf an. Die Erde dreht sich. Sie dreht sich. Dreht sich, um mich abzuwerfen. Das ist ein lästiges Insekt. Dann steht eine dieser Frauen vor mir. Ah, bună ziua, doamnă. Die jeden Sommer mit ihren Sippschaften hierher kommen, im Park lagern und ihre Kinder zum Betteln ausschicken. Lucelic, ich Robina. Ja und? Was denn? Sie trägt ein Baby auf dem Rücken. No, no, no, no, stai, dammanata, dammanata, hai. Hi, bin da. Forte bine, heiße mit dem Sie nimmt meine rechte Hand. Jemand was Böses gesagt zu dir. Dann schließt sie meine Hand zu einer Faust. Ce vedai cea? Ei, Wut. Ceva foarte rău, săraca de tine, a fost un bărbat. Das Baby beginnt zu schreien und sie sagt: Du weißt nicht wohin. Sie öffnet meine Hand wieder und fährt über eine Linie meiner Handfläche. Lung, eu văd un drum foarte lung. Weg. Sie starrt mich an. Ich gebe ihr 1 Euro. Komm, komm mit. Na, komm schon. Konrad? Lass mal. Ach, natürlich, kein Alkohol, vergessen. Helen? Ja, Markus hat mich angerufen. Veronika ist gestern nicht nach Hause gekommen. Was? Shit. Weißt du nicht mehr, was sie gesagt hat? Dass sie sich trennen will? Dass sie sich die Kugel gibt? Das ist doch Unsinn. Ja, und wenn nicht? Alles doch. Und wenn doch nicht? Kommen noch andere? Warum muss das eigentlich ich organisieren? Warum kannst du es nicht lassen? Konrad, ich... Was bei uns passiert, passiert momentan überall. Aber dieser Trick mit Rumänien, das war einfach ein Trick. Es nur Mitarbeiter, die länger als 10 Jahre in der Firma sind. Ja, also das sind ganze 11 Leute. Und diese 11 Leute haben zumindest die Möglichkeit, nach Rumänien zu gehen. Oh, das ist jetzt nicht dein Sie Ernst. Sie haben die Möglichkeit. De facto nicht. Außerdem hast du sowas wie Rumänien erst möglich gemacht. Ja, das hat uns damals 4% Lohnerhöhung gebracht, plus eine Einmalzahlung, von der wir heute nur träumen können, mein Freund. Abgesehen davon hängt daran auch noch eine Klausel, nur mit Zustimmung des Betriebsrates. Auch mich wundert, dass du das Wort überhaupt noch kennst. Streiks kosten eine Menge Geld. Ah. Ich habe keine Ahnung, was mit dir in letzter Zeit los ist. Wir müssen froh sein, dass sie nicht komplett nach Rumänien verlagern. Müssen wir nicht. Wir müssen nicht froh sein. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Ach, was? Über sowas wie bei Metchem nachdenken. Metchem? Metchem, der Hungerstreik bei Metchem, das war eine vollkommen schwachsinnige Aktion. Meine Maxime war immer keine Denkverbote. Helen, aber doch nicht Metchem. Ja, und was dann? Dich trifft es doch nicht einmal. Wenn der kollektive Kampf nicht mehr funktioniert... Ach, entweder es passiert was, Konrad... Oder du musst dir um deine Wiederwahl Sorgen machen. Weil du die Massen mobilisierst. Ja, so wie heute. Arschloch. Unter den Bäumen lagern junge, alte Männer, Frauen und Kinder. Auf langen Spießen wird Fleisch gegrillt. Robina bringt mir einen Teller. Hier, du auch essen. Nee, ich habe keinen Hunger. Sie setzt sich zu mir und schaut mich an. Hey. Aber ich bleibe, bis du essen. Warum gehst du so nicht ran? Ruf mich zurück. Veronika! Ich bin zu Hause. Verdammte Scheiße! Ich wollte nicht in der Firma darüber reden. Ja, gut. Also, was gibt es? Was? Konrad. Die steigen mir wegen der Rumänien-Geschichte aufs Dach. Ach, deshalb hat die Jakobi gestern nicht unterschrieben. Was? Als wüsstest du das nicht. Ich höre das zum ersten Mal, ich schwöre dir. Ja, auf Spielchen habe ich keine Lust. Ich hätte Rumänien nicht zustimmen müssen, Maria. Und wenn das jetzt eine konzertierte Aktion ist, von der ich nichts weiß... Lass die Jakobi doch einfach nach Rumänien gehen. Will sie aber nicht. Ach. Wenn die hier mit einem Anwalt antanzt und wenn du ihr diesen Anwalt stellst... Wir haben Zielvorgaben. Ramesh Dien hat kein Recht, sich in das operative Geschäft... Nicht Ramesh Dien. Sondern? Was verschweigst du mir, Maria? Kurban und Söhne wird an eine Londoner Holding verkauft. Warum weiß ich das nicht? Ja, jetzt weißt du es ja. Und eigentlich sollte ich dir das gar nicht sagen. Mann. Die Londoner kaufen nur, wenn wir vorher die Lohnkosten senken. Warum überhaupt? Was, verkaufen? Ja. Ja, Ramesh Dien will es so. Wir exekutieren das bloß. Die Ersten haben unterschrieben. Wenn Frau Jakobi nicht unterschreibt, müssen andere gehen. Dazu brauche ich dein Okay. Und deine Hilfe. Dann schlachten die mich. Kurban scheidet aus der Firma aus. Und verliere ich die nächste Betriebsratswahl. Ich habe keine Ahnung, ob mein Nachfolger auch so kooperativ ist. Sag mir, wen du loshaben willst. Helen. Helen Meyer ist über 20 Jahre in der Firma. Da macht Kurban nicht mit. Die ist sakrosankt. Frag mich nicht, warum. Na, warum wohl? Ach, und Richard Koller. Nennt sich Richie aus der IT-Abteilung. Es ist möglich, er und Helen stecken hinter der Sache mit der Jakobi. Okay, sonst noch? Ich denke bis morgen nach. Spätestens. Ja, bis morgen. Bis morgen. Am Morgen wird geschrien. Ich richte mich auf meiner Matratze auf. Ein Mann, den ich hier noch nicht gesehen habe, weicht vor ein paar anderen zurück. Plötzlich dreht er sich um und läuft weg, kommt auf mich zu. Ich kriege plötzlich Angst. Er stolpert über mich, fällt fast, rappelt sich wieder auf und läuft weiter. Langsam legt sich die Aufregung wieder. Ich nochmal. Also ich weiß, das lief in letzter Zeit nicht so gut, aber bitte ruf mich zurück. Mann, verdammt nochmal. Wir können doch über alles reden. Es ist kühl. Meine Knochen tun weh. Da sehe ich neben mir. Ich starre in die Morgensonne. Dann schaue ich wieder ins Gras. Die Pistole liegt immer noch da. In 5 Jahren? Ja. Weiß ich nicht. Habe ich nie drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich tot. Warum das denn? Ja, ist doch möglich. Wie alt sind Sie? Er ist 25. Mit 25 war ich in Kanada. Aha. Aber dann starb mein Vater und ich musste zurückkommen. Herr Koban, ich weiß nicht, ob das hier an der Aber Stelle... Aber ich will mich mit dem jungen Mann unterhalten. Also als mein Vater starb, war ich so alt wie Sie und er so alt wie ich heute. Wie stellen Sie sich vor, dass ein Mit-50er tickt? Meinen Sie jetzt sich? Zum Beispiel. Und nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Sie haben keine Ahnung von Social Networks? Sie gehen über Leichen, wenn es ums Geschäft geht? Sie verachten Frauen? So sehen Sie mich? Das wollten Sie doch hören. Ich will hören, was Sie denken. Ich denke, Sie werden mich kündigen, oder? Und aus irgendeinem Grund wollen Sie, dass ich auf Sie persönlich nicht sauer bin. Warum? Richtig, Herr Koller. Wir haben in der Firma keine Verwendung mehr für Sie. Naja. Ich finde schon wieder was. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Ein Cappuccino? Danke. Das Mädchen schiebt mir den Cappuccino über die Theke und mustert mich misstrauisch. Ich setze mich ans große Fenster, löffle den Milchschaum und sehe zum Eingang von Koban und Söhne gegenüber. Ich greife in meine Handtasche und hole mein Handy heraus. 27 Anrufe in Abwesenheit. Ich rufe ihn an. Markus, ich bin... Kannst du mir mal sagen, was die Scheiße soll? Wo bist du überhaupt? Jetzt hört doch... Komm jetzt sofort nach Hause. Es hätte keinen Sinn gemacht, mit dir zu reden. Ich schiebe das Handy zurück in die Tasche und umfasse kurz den Griff der Pistole. Halt, einen Moment bitte. Herr Koller ist noch bei Dr. Koban und Dr. Hahn. Richie? Hast du das gewusst, Konrad? Was? Ja, stell dich nicht so. Aber das haben wir gleich. Sie können da nicht einfach so rein, Frau Meier. Ich kann. Was soll das, Frau Schmidt? Ich konnte nicht, Frau Meier. Herr Wagner, einen Augenblick noch. Lassen Sie gut sein. Was machst du hier, Richie? Entlassen. Hast du das gewusst? Es trifft ihn am allerwenigsten. Du hast dein Okay gegeben, Konrad. Wir würden uns jetzt gerne von Herrn Koller verabschieden. Und wir würden gerne mit Ihnen reden. Und Richie bleibt hier. Was jetzt? Wir sind fertig. Du bleibst. Okay. Moment mal, worum geht es jetzt? Setzen wir uns und Sie werden es erfahren. Konrad, was soll das? Wir wollen nochmals Möglichkeiten durchspielen. Was für Möglichkeiten denn? Haben Sie was von Frau Jacobi gehört? Was ist mit Frau Jacobi? Sie hat gesagt, sie gibt sich die Kugel, wenn sie gekündigt wird. Was hat sie gesagt? Das ist auch lächerlich. Hat sie? Ja, das sagt man so. Sie ist verschwunden seit 2 Tagen. Wie verschwunden? Sie ist weder gestern noch heute zur Arbeit gekommen. Ja, aber sowas kommt nicht zum ersten Mal vor. Ja, meine Güte, warum haben Sie denn nichts gesagt? Aber warum hätte ich Ihnen das denn sagen sollen? Außerdem heißt das doch nicht, dass Was? Sie sich... Das haben Sie... Sie haben selbst gesagt, jemand, der ist Ihnen lieber als jemand, der mit einem Anwalt... Ich habe da doch nur eine Rolle gespielt. Nein, also zu diesem Zeitpunkt haben Sie keine Rolle mehr gespielt. Herrgott. Ja? Stefan. Nein, jetzt nicht, Mama. Aber... Mama. Frau Meier, herzlichen Dank für die... Aber wir kümmern uns um Frau Jacobi. Es geht nicht nur um Frau Jacobi. Richie wird nicht gekündigt. Alle Unterschriften sind ungültig. Niemand muss gehen. Frau Meier, beim besten Willen. Das ja. Ich weiß, Sie tun nichts Vertragswidriges. Richtig. Aber Sie nutzen bei dieser Rumänien-Geschichte Ihre Möglichkeiten bis zur Unerträglichkeit aus. Ja, das mag sogar stimmen. Ändert aber nichts. Herr Wagner hat uns seine Zustimmung gegeben. Wo ist also das Problem? Das Problem heißt London. 2 Jahre nach einem Verkauf können Sie keine Leute entlassen. Dasselbe gilt, wenn Sie einen Verkauf planen. London? Das nachzuweisen wird nicht schwierig sein. Woher wissen Sie das mit London? Von meinem gewählten Betriebsrat. Ach, du Vollidiot. Helen, warum denkst du, dass wir hier sind? Und er weiß es von Ihnen? Ja, Herrgott. Ich musste die Sache mit der Jacobi... Wie hätte ich ihm denn erklären können, dass wir eine Quote haben, die wir nicht unterschreiten können? Ja, schon gut. Frau Meier, Ich habe sie immer als konstruktive Verhandlungspartnerin geschätzt. Aber sie hat doch überhaupt gar kein Mandat mehr. Was wollen Sie, Frau Meier? Ich dachte, ich hätte es bereits deutlich gesagt. Sie werden nicht verkaufen. Selbst wenn ich wollte, so einfach ist das nicht. Das sehe ich anders. Nein, jetzt. Halt den Mund! Aber Herr Kurban hat recht. Ramestin ist der... Fällst du mir noch mal in den Rücken? Ich sage nur, du musst mit Ramestin sprechen. Ramestin, der wird nicht mit mir sprechen. Ja, warum sollte er auch? Entweder Sie sagen diesem Inder, dass die Londoner abgesprungen sind, oder der Betriebsrat geht dagegen vor. Ja, das kann langwierig und teuer werden. Du prozessierst gegen uns, Konrad? Nein, nein. Darüber haben wir nicht gesprochen, Helen. Na dann, Plan B. Was für ein Plan B? Ich bleibe hier. Was? Bis alle ihre Jobs wieder haben. Von mir aus bleibe ich auch übers Wochenende. Also das... Ich auch. Also das ist... Und Sie auch, Herr Kurban. Wir machen es uns hier gemütlich, so lange, bis Sie kapiert haben. Das ist doch völlig... Absurd. Können Sie sich noch an Metcalf erinnern? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Auf welcher Seite stehst du? Wenn Sie den Verkauf nicht abblasen... Dann veranstalten wir hier ab jetzt ein zweites Medcam. Frau Meier... Ich gebe Ihnen 5 Minuten, um Ramestin zu informieren. Ein Dreck werde ich. Ja? Legen Sie auf. Herr Dr. Kurban? Sagen Sie ihr, die Sache hat sich erledigt. Herr Dr. Kurban? Diese verdammte Anlage. Danke. Die Sache hat sich erledigt, Frau Schmidt. Könnten Sie mir vielleicht ein... Aufgelegt. Und jetzt? Setzen wir uns. Ich komme heil auf der anderen Seite der Straße an. Atme kurz durch und schaue die glänzende Fassade von Kurban und Söhne hinauf. Dann gehe ich durch die Drehtür. Rasch durchquere ich das Foyer. Starre stur geradeaus. Im Lift bin ich alleine. Ich wähle die 7. Etage. Die Frau im Spiegel erkenne ich kaum wieder. Wie wär's mit einem Kaffee? Kein Kaffee, reden Sie. Früher gab es immer Kaffee. Darf ich mal? Was? Ja, was Sie mir gerade auf dem Handy geschrieben haben. Sind Sie jetzt völlig verrückt? Und zeigen Sie mal her. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hey, was soll denn das? Sind Sie wahnsinnig? Sie lassen sofort Frau Dr. Hahn los. Lass sie los, Mensch. Ich will das sehen. Geben Sie ihm das Handy und er lässt sie los. Doch unterstützt du das? Ah! Ich hab's. Oh, Sie haben mir den Arm gebrochen. Quatsch, da würden Sie sich ganz anders anhören. Oh. Wow, BlackBerry 9900 mit Voice und Face. Schluss, jetzt geben Sie ihr das Handy. Sie schreit. Helen, ich war einverstanden, mit dir hierher zu gehen, aber du hast gesagt, die London-Sache, das hier ist... Ich kann nicht glauben, dass du hier auf deren Seite stehst. Ich habe doch überhaupt keine andere Möglichkeit. Wir sind hier. Gib es ihr zurück, komm. Nein. Dann rufe ich jetzt den Werkschutz. Das wirst du noch bereuen, Konrad. Warum denn ich? Ich hab doch... Das war eine absolut vertrauliche Info. Ja, sicher. Halten Sie den Mund, alle. Aber... Sie haben uns doch in diese Scheiße reingebracht. Was? Ich? Schluss! Oh, noch keine halbe Stunde zusammen und schon so nervös. Frau Meier. Ja? Ich mache Ihnen ein Angebot. Lassen Sie hören. Wir warten. Ihnen allen. Wir zeigen Sie weder wegen Körperverletzung an, noch wegen versuchter Erpressung. Das hier hat nie stattgefunden. Im Gegenzug ja? haben Sie von der Sache mit London noch nie gehört. Und verschwinden jetzt. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen werden. Was? Wie sehen Sie denn aus, Frau Jacobi? Ich will zu Herrn Kurban. Herrn Dr. Kurban, das schauen wir mal. Sofort! Sofort nicht. Er hat heute noch Termine bis zum Abend. Nächste Woche, Mittwoch. Da könnte es klappen. Und wenn Sie mir sagen, worum es geht, kann ich... Geben Sie sich keine Mühe. Aber Sie können da nicht einfach reinmarschieren. Warten Sie, ich rufe ihn an. Frau Jacobi! Was mache ich hier? Bist du ja? Veronika. Markus hat sich Sorgen gemacht. Wo waren Sie denn? Veronika? Was mache ich hier? Ich habe versucht, Sie anzurufen. Sie sind nicht an Ihr Telefon. Was mache ich hier? Euer Kobi. Wer hat uns das dir was angetan? Veronika. Veronika. Und warum sind die jetzt alle hier? Veronika. Gut. Wenn sie unterschreibt, kann Herr Koller seinen Job behalten. Und die Papiere liegen bereit. Ich unterschreibe nicht. Und niemand kann dich zwingen. Und mein Mann kriegt seinen Job auch wieder. Aber wie stellen Sie sich das vor, Frau Jacobi? Ich fahre mit der Hand in meine Tasche. Was soll das jetzt? Und hebe die Pistole an meine Stirn. Oh Gott, oh Mensch. Roman, Veronika. Sonst jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Veronika, nicht auf. Auf den Anblick werden Sie Ihr ganzes Leben nicht vergessen. Veronika, bis dran. Wenn Sie bis dahin nicht. Nein, Roman. Zwei! Die Mündung drückt gegen meine Schläfe. Niemand sagt etwas. Ich will nicht. Frau Jacobi, Sie müssen nicht. Und Ihr Mann hat seinen Job wieder. Ich lasse die Pistole sinken. Sie sehen, es gibt überhaupt keinen Grund. Aber jetzt geben Sie mir die Waffe. Sie gehört mir nicht. Rufen Sie meinen Mann an, Frau Hahn! Sie sieht mich spöttisch an. Also richte ich die Waffe auf Sie. Sagen Sie ihm, er kann am Montag wieder anfangen. Sagen Sie es ihm. Und wenn nicht, erschießen Sie mich dann. Mein Gott, rufen Sie an! Das ist doch Wahnsinn, Maria, mach doch! Okay, Nummer 317. Warten Sie, die Leitung. Was? Tot. Dann nehmen Sie Ihr Handy! Da müssen Sie vorher mit Herrn Koller reden. Hier, nehmen Sie mein Handy. Ich brauche es nicht. Stecken Sie Ihre Spritzpistole ein und bringen Sie sie dahin zurück, wo Sie sie haben. Ach, Sie sind darauf reingefallen? Das hier, das ist doch ein abgekartetes Spiel. Damit will uns diese Bande doch nur unter Druck setzen. Ich bin keine Bande. Ach, hör doch auf. Ich habe damit nichts zu tun. Warum soll ich gerade dir irgendwas glauben? Natürlich meinen wir es ernst. Helen. Halt die Klappe. Gib mir die Waffe, Veronika. Nein, nein. Dann richte du sie auf Koban. Damit bist du wahnsinnig. Mein Arm steht waagerecht vor mir. Wenn ich abdrücke, treffe ich Koban mitten ins Herz. Ihr Handy, Herr Koban. Ohne Protest gibt Koban Ritchie sein Handy. Danke. Als nächstes ist Konrad dran. Was soll denn das jetzt? Aber er gehorcht. Helen, die tun jetzt alles, was wir sagen. Die tun alles, was ich sage. Sagen Sie Ramesh denen doch einfach die Wahrheit. Was denn für eine Wahrheit? Sagen Sie ihm, Sie konnten sich gegen den Betriebsrat nicht durchsetzen und haben die Verhandlungen mit London abgebrochen. Er wird mich beauftragen, einen anderen Käufer zu finden. Ja, aber wir haben erst mal Zeit gewonnen. Und dann? Wir überlegen uns was. Ja, aber was denn? Sie kaufen die Anteile von Ramestin zurück und verteilen sie an die Mitarbeiter. Aber das ich rede mit Koban. Mit so einem Konzept bekommen Sie momentan bei jeder Bank den nötigen Kredit. Ich sage nichts mehr. Er hat Angst. Ich könnte tatsächlich schießen. Solange Frau Jacobi die Waffe auf mich richtet. Außerdem ist es nicht die Wahrheit. Was? Ich richte die Waffe auf Hahn. Sie lächelt. Sie ist sich sicher, dass ich niemals abdrücken würde. Es stimmt nicht, dass wir uns mit dem Betriebsrat nicht einigen konnten. Helen, sag ihr bitte, sie soll jetzt diese Waffe her... Dir wär's doch am liebsten, sie würde mich jetzt abknallen. Ach Gott! In den letzten Jahren haben wir beide so vertrauensvoll zusammengearbeitet. Was heißt das? Ach, wissen Sie das gar nicht? Hey. Dass wir ihm Reisen bezahlt haben. Er in den besten Hotels gewohnt hat, in den besten Restaurants gespeist. Wie lange geht das schon? Er war schon bei der Ramestin-Sache äußerst hilfreich. Bitte. Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Mein Arm schwenkt einen halben Meter nach rechts. Jetzt zeigt die Mündung auf Konrads Kopf. Helen, warum glaubst du, habe ich dich heute Nacht angerufen und dir die Sache mit London gesteckt? Weil du betrunken warst. Und weil du eine scheiß Angst hattest, dass sich Veronika tatsächlich was angetan hat. Und die soll jetzt ihr Ding zurück in die Spielwarenhandlung bringen. Ich richte die Waffe wieder auf Frau Hahn. Hören Sie endlich mit diesem Affentheater auf! Auf Koban. Veronika. Auf Konrad. Helen, du bist die Einzige, die sie jetzt zur Vernunft bringen kann. Auf Helen. Ich habe Helen noch nie sprachlos erlebt. Okay. Okay, gib mir die Waffe. Nein. Komm, du, die machen auch so, was wir von ihnen verlangen. Komm, gib sie mir. Nein. Veronika? Die Stimme kommt von hinten. Ich drehe mich um. Bevor ich die Waffe auf Ritchie richten kann, packt er meinen Arm und reißt ihn nach oben. Lass mich bitte weg! Komm, bitte raus, Mensch! Herr Dr. Coban, ich will nicht stören, aber die Telefonanlage scheint... In dem Moment lässt Ritchies Druck nach. Mein Arm schnellt nach unten. Die Mündung der Pistole zeigt auf Frau Schmidt. Scheiße. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Mein Gott, das ist... Ein Krankenwagen. Ich wollte das nicht. Hören Sie auf. Wir glauben dir das, Veronika. Ich brauche ein Handy. Frau Meier, lass uns da raus. Komm. Alle bleiben, wo sie sind. Keiner telefoniert. Aber... Ruhe. Ruhe. Frau Schmidt liegt zusammengesunken in der Tür. Die Kugel steckt in ihrem Kopf. Ein kleiner, schwarzer Punkt. Ihre roten Lippen scheinen noch röter. Ich halte die Pistole ganz fest. So fest, dass meine Finger wehtun. Was haben Sie vor? Um Gottes Willen, provozieren Sie sie nicht noch mehr. Sie sollen zu reden aufhören. Herr Koller hat... Was? Ich wollte doch nur hellen. Es ist nicht deine Schuld, Ritchie. Ich werde die Waffe abgeben. Ich habe am allerliebsten... Und mir Handschellen anlegen lassen. Und irgendwo in einer Zelle verschwinden. Frau Jacobi. Veronika. Ich könnte aber genauso gut Geiseln nehmen. Sie sollen endlich aufhören, meinen Namen zu sagen. Und dann einen Fluchtwagen. Aber wohin? Man wird mich verfolgen. Am Ende wird noch jemand sterben. Wollen Sie eine rauchen, Frau Jacobi? Ja. Was? Wollen Sie eine rauchen? Ja. Frau Hahn hält mir eine offene Schachtel hin. Ich nehme mit der linken eine Zigarette heraus. Sie gibt mir Feuer. Sonst noch jemand? Frau Meier? Konrad? Alle nehmen. Danke. Sogar Helen, die vor 2 Jahren aufgehört hat. Danke. Ist noch jemand auf der Etage? Nein. Ich denke nicht. Freitagnachmittag. Alles ruhig. Frau Jacobi? Ja. Ich weiß, Sie haben Frau Schmidt nicht mit Absicht. Ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Passen Sie auf, Frau Jacobi. Ja. Frau Schmidt ist unverheiratet. Sie hat eine Halbschwester in Australien, mit der sie seit Jahren keinen Kontakt hat. Hören Sie? Ja. Ich nehme Sie auf die Liste derer, die entlassen werden sollten. Und da die Arbeit hier ihr ganzes Leben war, nun ja, die geplante Entlassung, da hat sie sich eben... Hier, rauchen Sie noch eine. Wir würden das Ganze mit der Pistole so arrangieren. Danach rufen wir die Rettung und die Polizei. Und wenn wir das Ganze noch mal von einer anderen Seite sehen... Frau Schmidt ist tot. Ritchie kann seinen Job behalten. Sie müssen nicht nach Rumänien und ihren Mann... Kriegen wir auch irgendwo unter. Sie wollen immer noch verkaufen? Ja, natürlich. Mein Gott. Frau Jacobi. Ja? Geben Sie mir die Waffe und machen Sie die Zigaretten aus. Was? Die Zigaretten aus. Ja. Da oben ist Rauchmelder, die Zigaretten aus! Unsinn, die wurden hier nie aktiviert. Da hätte Herr Dr. Coban ja nie rauchen können. Scheiße! Rufen Sie dort an. Sagen Sie, dass es ein Fehlalarm war. Das Telefon funktioniert nicht. Ritchie, gib ihm sein Handy. Ja. Rufen Sie an, machen Sie schon. Ja. Wenn Sie irgendwas über Frau Schmidt sagen, sind Sie auch tot. Coban hier. Wir haben geraucht und nicht an die Rauchmelder gedacht. Können Sie das abstellen? Vielen Dank. Und? Was jetzt? Alle Handys hier rein. Los. Was soll das denn? Handys hier rein, los jetzt! Sie geben ihre Handys ab. Herr Coban händigt mir seinen Büroschlüssel aus. Obwohl er sich anfangs sträubt, packt Ritchie Frau Schmidt an den Beinen. Er will sie nach draußen schleifen. Aber ich bestehe darauf, dass er sie in Cobans Büro zieht. Haben Sie wirklich keinen zweiten Schlüssel? Nein. Was ist mit den Fenstern? Nicht zu öffnen. Wir müssen auf den Wachdienst warten. Ja, wann kommt der? Nicht vor Mitternacht. Oh, das sind fast 8 Stunden. So lange kann ich hier nicht mit einer Toten sein. Werden wir aber müssen. Helen, dein ewiges Gequatsche. Du hast Veronika doch erst auf die Idee gebracht. Oh, komm, Richie, das muss ich mir war das vollkommen egal, dass die mich feuern. Ich finde überall was. Ohne dein Gequatsche wäre ich einfach gegangen. Richie, hör auf. Deinetwegen ist Frau Schmidt gestorben. Es reicht. Seit 20 Jahren. Wenn es klappt, gehört der Erfolg allen. Wenn nicht, bin ich schuld. Wenn Konrad Rumänien nicht zugestimmt hätte. Ich bin schuld. Du hast das doch angezettelt alles. Ach, du bist doch... Aufhören! Also ich gebe Herrn Koller recht. Es ist genau diese Hetzerei. Ihre dämliche Idee mit den Rauchmeldern. Was haben Sie denn gedacht? Ihre strategische Kooperation mit dem Betriebsrat. Ein Flop. Und diesen Floh mit Rumänien haben auch Sie mir ins Ohr gesetzt. Man könnte also genauso gut behaupten, Sie sind letztendlich schuld daran, dass Frau Schmidt tot ist. Was? Nein, Herr Koller. Es hört Sie niemand. Ihnen war jedes Mittel recht. Sie wollten das alles hier loswerden, eine Menge Kohle einsacken und dann weg. Verdammt, ja. Ja, ich wollte mir ein Haus in Kanada kaufen. Und einen Krimi schreiben. Mit einem Kommissar, der sich für einen guten Menschen hält und irgendwann feststellen muss, dass er auch nur ein Arschloch ist. Früher hast du solche Ego-Trips verachtet. Ach ja? Deshalb kamen wir damals so gut miteinander aus. Ja. Aber ich kann die Dinge nicht mehr gestalten. Irgendjemand, der 1000 Kilometer entfernt sitzt, den ich nicht einmal kenne, der... Ich bin müde geworden. Die Pistole und die Handys liegen in einem Abfalleimer, nahe unserem Haus. In der Küche brennt Licht. Plötzlich sehe ich Markus kurz hinter dem Fenster. Er lässt das Rollo herunter. Ich gehe in den Park. Ja, der Mai. Ich wusste, dass du kommst. Komm. Wenig später sitze ich neben Rubina in einem alten Mercedes. Ich lege meinen Kopf auf ihre Schulter. In der Hosentasche den Brief an Markus. Ich brauche einen anderen Namen. Che, was brauchen? Namen. Namen? Ja. Du numesco Rubina. Da, io Rubina, da. Ma numesco Veronika. Ma numesco... einen anderen Namen. Clara, Maria, irgendwas Typisches. Unzählig, nicht verstehen. Das Baby. Baby. Numesco? Numesco Baby? Ah, Alina. Alina! Ah, gut. Alina. Ma numesco Alina. Ab jetzt. Ma numesco Alina. Verstehst du? Mehr dulce Alina. Da. Probieren Sie jetzt mal. Tot. Nochmal. Immer noch tot. Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie das da richtig... Ich habe das mal gelernt. Was jetzt? Hallo? Wer ist da? Stefan, bist du? Stefan? Gib's her. Ja. Stefan, mein Junge, ich wollte dir sagen... Ich weiß, dass du nicht einverstanden bist, Mutter, aber doch, es hat sich doch. Etwas... Ich bin es. Ich bin... Wir verkaufen nicht, Mutter. Aber warum denn plötzlich? Ich werde einen Kredit aufnehmen und Ramesh Deens Anteile zurückkaufen. Wir werden niemanden entlassen. Aber was? Ich erkläre es dir, wenn ich am Sonntag vorbeikomme, Mutter. Stefan! Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Der Konvoi verlässt die Stadt. Ich werde nie mehr hierher zurückkehren. Am nächsten Morgen überqueren wir die rumänische Grenze. Ich bin unendlich müde, aber ich kann nicht schlafen. Auf einem Rastplatz schneidet mir Rubina die Haare und gibt mir Kleider von sich. Gegen Mittag fahren wir an Hermannstadt vorbei. Transsilvanien. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Dramaturgie Steffen Moratz. Es spielten Stefan Kurban, Joachim Krohl, Maria Hahn, Anna Blomeyer, Veronika Jacobi, Inga Busch, Helen Meyer, Bärbel Röhl, Richard Koller, Günter Harder, Konrad Wagner, Andreas Keller, Robina, Sterika Rhein. In weiteren Rollen Irm Herrmann, Dana Hoffmann und Hendrik Durin. Ton und Technik Holger König und Holger Klimchen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.